1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder hier im Radio bei 1 Live und heute auch im WDR Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Shirin und sie ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag, Shirin. Um was geht's bei dir? Also ich habe seit 4 Monaten, also fast 5, einen festen Freund und ich würde gerne SM-Spielchen mit ihm ausprobieren. Ja. Und ja, und ich wollte Sie fragen, wie man sowas am besten anspricht. Also vorab, wenn ich dich duze, kannst du mich auch duzen. Okay. Ne, das ist der Deal erstmal. Okay, gut, danke. So, wie alt ist der Freund? 22. Ja. Hast du Erfahrungen in Sachen SM? Nee, also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich würde das gerne mal tun. Warum bist du neugierig darauf? Ich bin auf der Reeperbahn, kennen Sie die, die ist in Hamburg? Ja, natürlich. Ja, gut. Ja. Da bin ich längst gegangen und habe in so Schaufenstern ein paar Läden, also so ein paar Sachen halt gesehen und dachte mir so, ja, warum nicht? Ja. Welche Sachen dann, hast du denn gesehen, also, die dich ja besonders interessiert haben? Da waren so eine Lederanzüge mit so hohen Kniestrümpfen und so aus Lack alles und so Latex-Sachen, die fand ich ganz ansprechend. Dann bin ich auch in einen Laden reingegangen, das hieß das Sexum oder so, glaube ich. Und da habe ich mir auch schon ein paar Sachen gekauft, aber die natürlich versteckt, weil ich nicht weiß, wie mein Freund darauf reagieren würde. Darf ich fragen, welche Sachen du gekauft hast? Also ich habe mir so so Overknee-Schuhe gekauft, die so geschnürt sind. Die haben so ein rotes Band. Ja, und die sind sehr hoch geschnürt, ne? Ja, und sie sind mit Plateau auch. Mhm. Also sie sind recht hoch, aber man kann noch darauf gehen. Man muss es ja nicht so lange tragen quasi. Rot. In Rot. Nee, schwarz. In schwarz, die Schnürsenkel sind nur rot und die Ösen. Bitte? Die Ösen, kennen Sie das? Das sind diese kleinen Dinger, die man an Schuhen hat. Das Du kommt ja nicht über die Lippen, ne? Ja, ich weiß nicht. Sie sind ja schon recht alt. Ja, natürlich. Stimmt, gegen dich, 19, da sind, ich würde sagen, so 4 bis 5 Jahre Unterschied sind schon da. Aber egal. Okay. So, und weiter? Dann habe ich mir sowas halt gekauft, habe auch schon anprobiert, so ein paar Mal getragen. So, und es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Mhm. Also ich finde, das hat eine schöne Konsistenz, fühlt sich geschmeidig auf der Haut an, ist schön glatt. Ja. Ja, finde ich halt sehr ansprechend. Also diese Schuhe können wir uns jetzt vorstellen, die du dir gekauft hast. Was sind denn noch für Accessoires da über den Ladentisch gegangen? Ich habe mir noch eine Peitsche gekauft, so eine 5 Meter lange. Eine 5 Meter lange Peitsche? Ja, die knallt ordentlich. Gehst aber ran schon. Ja. Ist ja bisher alles nur Theorie. Ja, und was weiter noch? Dann habe ich mir noch so einen Lederrock gekauft. Der hat so Nieten an der Hüfte, so einmal rum. Ja, wow. Und so ein Oberteil halt aus Latex in so Rot. Hör mal, da hast du doch eine Mörderkohle hingelegt. Ja, ich möchte da ja auch länger dran Spaß haben, ne? Natürlich, das muss sich auch lohnen. Ich schätze mal, lass mich schätzen. 500 Euro? Das möchte ich jetzt nicht preisgeben. Möchtest du jetzt nicht preisgeben? Wie viel ich in einem Sexshop ausgegeben habe. Natürlich nicht, darüber wollen wir nicht öffentlich reden. Aber es ist nicht günstig in solchen Shops. Nee, auf keinen Fall. Aber es ist eine Anschaffung fürs Leben, insofern lohnt sich das schon. Genau, finde ich auch. Aber interessant finde ich, dass du dir all diese Sachen kaufst, inklusive dieser heftigen Peitsche. Ja. Weil du bisher, es ist ja nur rein theoretisch, hast du dich damit beschäftigt. Ja, also ich weiß ja nicht, wie ich damit umgehen soll. Hast du denn mal im Netz dir irgendwelche schmutzigen Videos angeguckt oder so in der Richtung? Also ja, also ein paar Pornos habe ich schon gesehen, mit meinem Freund auch. Ja. aber wir haben nicht so richtig darüber geredet. Auch, weil ich glaube, er fand es nicht so geil, aber... Ah ja, also, ja. Aber Pornos aus der SM-Szene. Ja, so, also leicht, nur so. Leicht. Wenn du dich jetzt da so ein bisschen in der Fantasie hineinbegibst, hineindenkst, bist du da in der devoten Rolle oder in der dominanten Rolle? Ich bin mehr dominant. Daher die Peitsche auch. Ja, genau. Das heißt, du würdest gerne deinen Freund schlagen. Ja, würde ich gerne. Ja. Das wäre was Feines. Hast du dir mal so ein bisschen vorgefühlt, ob er mal irgendeine Erfahrung diesbezüglich gesammelt hat? Also, weiß ich nicht. Als wir Geschlechtsverkehr hatten, habe ich ihm schon mal versucht, meinen Finger in den Hintern zu schieben, aber das ist überhaupt nicht lächerlich, finde ich. Nein, ich finde es nicht lächerlich. Ich finde es nur sehr schön, dass wir so offen sprechen. Nein, nein. Okay. Nein, um Gottes Willen. Ja, ich habe auch nur angerufen, um offen zu sprechen. Ja, also. So ist diese Sendung auch. Hier kann man ganz offen reden. Gut. Ja. Aber das war nicht so sein Ding. Nee, also er fand das nicht so witzig. So, 4 Monate zusammen, sagst du? Fast fünf, er ist 22 Jahre alt. Und jetzt ist die Frage, wie du ihm das näher bringst, vor allen Dingen deine schönen Sachen. Ja, das wollte ich Sie eigentlich fragen, wie man sowas am besten vermitteln könnte, weil er auch ziemlich konservativ ist und ja. Also, Ich habe gar keine Bedenken, dass du das gut und souverän machst, so also richtig. Ich habe es ja auch schon ein paar Freunden erzählt und die fanden das ganz schön abartig. Und nein, das ist, also Stichwort abartig, es gibt eine Unmenge von Menschen, die in diese Richtung gepolt sind. Also so abartig ist es nicht. Okay. Das machen ganz viele Leute. Also kreuz und quer durch die Gesellschaft. Du kannst es ihm näher bringen, indem du es ansprichst. Das ist der einzige Weg. Und du bist eine sehr eloquente junge Frau, also habe ich keine Bedenken, dass du das gut kannst. Ich sag dir nur eins, wenn er in dieser Richtung keine Lust hat und keinen Spaß hat und nicht gepolt ist, kannst du es vergessen. Ich glaube, dass man niemanden irgendwie umerziehen kann oder wenn das nicht irgendwie so in dem drin... Man kann ja die Fantasie wecken. Also. Ja, wenn sie zu wecken ist, aber es kann ja sein, dass da überhaupt nichts bei ihm ist zum Wecken, dass er es einfach nur bescheuert findet. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Okay. Aber dafür musst du sprechen. Du musst es jetzt offen ansprechen. Ja. Du kannst ihm ja mal vielleicht die Schuhe zeigen oder den Rock und so, wie er das findet. So kann man sich herantasten. Ja, davor habe ich aber auch schon so ein paar Bedenken, aber ich weiß auch nicht, meinen Sie, das wäre ein möglicher Trennungsgrund? Weil so an sich verstehen wir uns ja ganz gut. Weißt du, das ist in dem Moment ein Trennungsgrund, wenn du merkst, wenn du mal irgendwie wirklich Geschmack dran gefunden hast, an dieser Art der Sexualität und sagst, ich will eigentlich nur diese Sexualität und meine richtige Erfüllung im Sexuellen finde ich nur darin. Und wenn er das nicht so sieht, dann kann das auch ein Trennungsgrund sein, ja. Weil du letztendlich sexuell keine rundherum große Befriedigung findest. Aber ihr seid ja noch am Ausprobieren. Du bist ja für dich auch noch in der Anfangsphase. Ja, aber ich habe auch Angst, dass ich dann mich von ihm trenne. Aber ich dann nach ein paar Monaten denke so, was war das denn? Das war ja voll scheiße. Hat gar nicht so gebockt, wie ich wollte. Ja, aber so wie alles im Leben muss man sich rantasten, man muss experimentieren, man muss ein bisschen was riskieren. Wenn du stillstehst, passiert gar nichts. Du musst es vorsichtig mal versuchen, ins Gespräch zu bringen mit ihm. Wenn er ganz massiv ausweicht oder dagegen reagiert, hast du schlechte Karten. Ja, haben Sie denn Erfahrung mit sowas, wie man sowas am besten, und da wurden Sie schon mal darauf angesprochen oder... Ähnliches? Naja, ich sag ja gerade, letztendlich bleibt nur der Weg, in dem du das peu à peu mit dem Partner besprichst, anders geht's nicht. Wie wirst du es sonst machen? Ich weiß das nicht. Ich finde auch, weiß ich nicht. Ja, was willst du tun? Jetzt hast du deine Sachen gekauft und willst sie im Schrank liegen lassen. Ja, noch kann ich sie ja zurückgeben. Ich glaube das nicht. Wenn du mit 19 Jahren, ohne bisher gemachte Erfahrung, in einen Sexshop gehst und dir solche Sachen kaufst, für nicht wenig Geld, ist da eine große Neugierde, glaube ich, und auch eine große Faszination von dieser Welt. Ja, das ist auch cool. So, und dann bin ich ganz sicher, dass über kurz oder lang willst du diese Erfahrung machen. Entweder machst du die jetzt mit deinem Freund oder du wirst dir einen anderen Weg suchen. Bin ich ganz sicher. Also versuch es. Ja. Wie findest du denn die, ich sag mal, die normale Sexualität mit deinem Freund? Also, eigentlich geht das ja niemandem was an, aber... Wir sind ja hier unter uns. Ja, unter uns und ganz vielen Zuschauern. ja, also normal finde ich irgendwie eher langweilig. Also es hat auch was natürlich und weiß ich nicht. Ich würde aber trotzdem lieber mal was Neues ausprobieren. Okay. Was Unkonventionelleres, weil ich finde auch, man sollte als Frau aus dieser normalen Rolle ausbrechen und seine Stärke zeigen und das auch in seiner Sexualität widerspiegeln. Klarer Standpunkt. Finde ich gut. Ja, jetzt musst du handeln. Ja. Du musst es tun. Also nach dieser Antwort bin ich noch sicherer, dass du es versuchen musst und... Also stehen Sie völlig hinter mir. Sag doch nicht immer Sie zu mir, Mensch. ja, wirklich, voll. Okay. Ich würde dich, auch wenn wir uns privat kennenlernen, würde ich dich absolut unterstützen und sagen, komm, mach es. Okay. Sprich ihn an und versuch es. Wenn es nicht funktioniert, dann musst du neue Wege gehen. So ist es halt im Leben. Ist schon ein ziemlich harter Schritt. Ich weiß, aber du bist eine harte Frau. Du bist jetzt schon eine harte Frau, glaube ich. Eine taffe Frau, hart nicht im negativen Sinne. So. Bitte? Sagen Sie das? Ja, nee, weil ich das so empfinde. Okay. Wenn du bist erst 19 Jahre alt und wie du so sprichst, hast du klare Linien. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Ja, ich studiere gerade. Ja, und was studierst du? Das möchte ich nicht preisgeben. Nachher gucken noch, welche Okay, Ziele, die okay, okay. ich kenne. Und ah, das würde ich jetzt gerne wissen. Was ist es? Sie können ja raten. Ja, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, keine Geisteswissenschaften. Nee. Nein, ne? Keine Geisteswissenschaften. Naturwissenschaften? Nee. Vielleicht in Richtung Jura oder Wirtschaft? Auch nicht. Ach. Was bleibt denn dann übrig? Ja, dann weiß ich nicht so richtig. Psychologie auch nicht. Nee. Nein. Naja, irgendwas vom Rest. Ja, genau. So, Shirin, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Okay, danke mich auch. Du wirst dein Ding machen, da bin ich ganz sicher. Und sprich deinen Freund an und geh ruhig offensiv in diesen Bereich hinein. Das werde ich tun und ich werde sagen, Domian unterstützt mich. Genau. Ja, genau, das darfst du sehr gerne sagen. Und wenn wir uns das nächste Mal widersprechen, was ich sehr gerne täte, okay. Dann gibt's immer Minuspunkte oder 100 Euro, wenn du sie zu mir sagst. Okay, ja? Ich arbeite daran. Gut. Shirin, alles Gute. Okay. Bye, bye, tschüss. Alles Gute, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Da kommt man sich ja wirklich uralt vor mit dem Sie. So. Hier ist Berti, 48. Guten Morgen, Berti. Guten Morgen, Domian. So. Über was reden wir? Soll ich Sie oder du sagen? Über was reden wir beide? Und zwar, ich habe ein bisschen Probleme, und zwar vor 3 Wochen, vorher abgesagt, ich bin LKW-Fahrer. Fährst du gerade? Ja. Ja, ich höre das schon, die Leitung ist nicht so ganz dolle. Ja, richtig. So, mein Ex-Schwager war auch LKW-Fahrer und ist vor 3 Wochen tödlich verunglückt. Dein Ex-Schwager? Ja, von meiner ja. Tochter, der Taubpate. Ja. So, ist frontal mit 80 Stundenkilometer im Stauende reingefahren. Oh, erklär mir, du bist LKW-Fahrer. Bitte, ja. Berti. Ja. Das ist für mich der absolute Horror, wenn ich auf der Autobahn bin, dass mir sowas passiert. Warum passiert euch LKW-Fahrern sowas? Ja, gute Frage. Machen doch irgendwas. Die gucken Fernsehen oder kochen sich eine Suppe oder das kann doch, wie kann das sein? Da hast du manche viele, die dann auch mit Laptop Fernsehen gucken oder. Unfassbar. Unfassbar. Ihr sitzt doch so erhöht, ihr habt ja nur eine wunderbare Position, Sichtposition, dass es absolut nicht passieren dürfte. Rein theoretisch nicht, zumal die Sicht enorm weit ist. Genau. Also daher darf es normalerweise nicht passieren. Also, du weißt von Kollegen, dass die Laptop gucken. Ich sehe es ja selber, zumal wenn man ja auch LKW überholt, ja. man sieht es ja. So, der eine hat einen Laptop an, hat einen Film dabei angucken, ist auch einen Film angucken. Man nimmt die schönsten Sachen. Das kann man gar nicht erklären. Ja. So, diese Art und Weise ist jetzt dein Ex-Schwager ums Leben gekommen. Ja, richtig. Wie viele Menschen sind bei diesem Unfall noch ums Leben gekommen? Noch einer. Der ist frontal auf einen anderen LKW aufgefahren. Ah ja. So, und der andere LKW-Fahrer ist einen Tag später im Krankenhaus verstorben. Konnte man im Nachhinein rekonstruieren, was dein Schwager getan hat? Nein. Nein. Also laut Fahrerkarte waren wir in der Norm drin, mit Ruhepausen, mit der Geschwindigkeit auch. Mhm. Aber wieso, weshalb, kann keiner mehr nachvollziehen. Verstehe, er war sofort tot. Er war sofort, ja, man hat versucht, ihn noch zu reanimieren, am Unfall oft, aber zwecklos. Das ist, jetzt fahre ich jeden Tag ausgerechnet noch an die Stelle vorbei. Ja. So, was dazu, was am Fest noch war, ich hatte das auf dem Radio gehört, mit auf der Autobahn, mit die Vollsperrung, hat ein Chef bei mir angerufen und hat ihm Bescheid gesagt, ja, da und da ist eine Vollsperrung, ob noch einer von uns da runter müsste. Mhm. Er sagte nein, so, und ich musste dann in entgegengesetzte Richtung, so, und bin auch in den Unfall vorbeigefahren, bis dann abends meine Tochter anrieb und sagte, ja, mit dem Unfall und so, ja, das habe ich schon gehört. Da sagte, ja, bei meinem Onkel. Du kanntest seinen LKW nicht, aber außerdem war nicht mehr viel übrig von dem LKW wahrscheinlich. Na, Führerhaus war halb weg. Mhm. Also er musste auch rausgeschnitten werden von der Feuerwehr und alles. Wie alt ist der Mann geworden? 52. 52. Wie war dein Verhältnis zu diesem Mann? Wie war das Verhältnis? Damals, wo ich noch mit ihrer Schwester verheiratet war, sehr gut. Mhm. So, klar, man hat sich scheiden lassen, Kinder sind im Spiel, man sagt die Tageszeit. Aber sonst. Also kein, nicht besonders nah mehr in der letzten Zeit? Nein, früher ja, jetzt ist, hat alles abgebaut. Ja. Ist dir denn trotzdem die Sache nahe gegangen? Ja. Ist es. Warum? Wie gesagt, man fährt ja selber LKW und man fährt auch immer auf dem Stauende auf. Klar, wo ich selber immer Angst vor habe. Mhm. So, klar, vorher mal richtig, wir haben da rein und trotzdem schaut man natürlich direkt immer im Spiegel, ob natürlich ein Kollege oder sonst was. Genau. Klar, man sagt doch immer hier im LKW, man ist sicher, aber klar, wenn ein anderer LKW mal. Klar, ja, wie man es in diesem Fall sieht, ist der andere Mann auch gestorben. Richtig, ganz genau. Wenn du als LKW-Fahrer an einem Stauende stehst und du siehst im Rückspiegel einen anderen LKW volle Kanne auf dich zubrettern, dann kannst du doch gar nichts mehr machen. Nee, gar nichts mehr. Dann gibt es ein paar Sekunden, wo du das realisierst und dann knallt es. Ja, man macht nur die Augen zu und tja. Als PKW-Fahrer könnte man ja vielleicht, wenn ein Seitenstreifen da ist, noch schnell zur Seite fahren. Richtig, der hat den Anzug, hat er ja, obwohl er eventuell, wenn noch Platz da wäre, ausweichen könnte. Mhm. Aber dieser LKW hat keine Chance. Sind diese vielen, vielen schlimmen Auffahrunfälle, die ja nun, ich habe den Eindruck, das ist heutzutage viel schlimmer als noch vor ein paar Jahren. Ja. Das ist so, ne, oder? Es ist so, ja. Das ist, ich bin immer hier auf der Autobahn 61 gefahren. Mhm. Und das ist wirklich eine Höllenautobahn. Also es ist kein Tag vergangen, wo da kein Unfall war. Ja, ich meine auch diese Auffahrunfälle durch LKW-Fahrer. Sind die in den letzten Jahren, haben die zugenommen? Die haben drastisch zugenommen, ja. Wie erklärst du dir das? Ja, man wird als Fahrer dermaßen unter Druck gesetzt, den Zeitdruck, den man hat. Mhm. Das sind ja klar, das liegt alles an die Firmen, liegt das. So, man muss natürlich den Zeitplan einhalten. So, dann wird dann auch stellenweise keine Pause gemacht. So, man fährt und müdet. Mhm. So, man sagt ja auch normalerweise, wenn man Feierabend hat, man muss 10 Stunden Ruhepause dazwischen haben, was viele gar nicht haben. Wenn man manche sieht, die haben dann 4 Stunden oder 5 Stunden. Mhm. Und wie gesagt, dann hier so ein Monster zu bewegen, das ist schon die Hölle. Das verstehe ich, das kann ich mir gut vorstellen. Nur diese Auffahrunfälle sind ja mit dem Stress nicht zu erklären. Nein, das ist die Müdigkeit. Ja, das ist ja wirklich ein abgelenkt sein, Müdigkeit vielleicht auch. Ja, du hast recht, ja, genau. Ja, man, beziehungsweise, sagen wir mal, die müde sind, die lenken sich damit ab, dann hier, sagen wir mal, wie Laptop, wie Filme gucken und Zeit zu lesen eventuell, was noch paradoxvoll ist. Wenn ihr LKW-Fahrer auf irgendeiner Raststätte so zusammensteht und im Gespräch seid, ist das ein Thema, diese Auffahrunfälle? Nein. Nein? Nein. Wie? Da wird gar nicht von geredet. Wird nicht von geredet? Nein. Es wird nur über die Arbeit geredet, über die Lenkzeiten und... Aber Auffahrunfälle oder Unfälle generell, nein. Was könnte man dagegen tun? Wäre deine Meinung, du als wirklicher Fachmann? Was könnte man dagegen tun? Ich meine, in dem Punkt kann ich das nur von mir reden. Klar, man muss seine Lenkzeiten einhalten, seine Ruhepausen und natürlich, dass man auch genügend Schlaf hat. Mhm. Es gibt eine EU-Verordnung, dass irgendwie ab 2014 14 ist es, glaube ich, alle neuen LKW mit so einem Warnsystem ausgestattet sein sollen. ja. welches dann eine eigenständig eine Notbremsung einleitet, wenn der Fahrer pennt. Ja, richtig. Das ist natürlich viel zu spät. Bis dahin sind wieder Hunderte vielleicht von Menschen tot. Ja, also sowas müsste normalerweise direkt gemacht werden. Mhm. Ich meine, sowas ist nicht so Spaß drin. Ein Menschenleben kann nicht ersetzt werden. Mhm. Sondern vielleicht nur Blechschaden ist, okay. Mhm. Aber wie gesagt, also bei all meiner Sympathie für Lkw-Fahrer muss ich wirklich auch sagen, selbst als Autofahrer, dass die ganze Atmosphäre auf den großen Autobahnen in Deutschland auch durch Lkw-Fahrer ist aggressiver geworden irgendwo, habe ich das Gefühl. Ist aggressiver. Mhm. Klar, ich selber merke es ja an mir auch. Ich meine, Lkw, man darf ja rein theoretisch nur 80 fahren. Mhm. Also man fährt aber generell 90, wo auch keiner was sagt. Genau. Oder mehr. Manche LKWs sind offen, die fahren auch mehr. Mhm. So, da hat aber auch viele, sagen wir, die nur 1 oder 2 Stundenkilometer schneller sind, wo man da wirklich vorbei, wie sagt man, eiert. Ja, das ist natürlich das nächste große, diese Elefantenüberholungen. Ne? Richtig, ganz genau. Das aber klar, für uns LKW-Fahrer ist, sagen wir, so ein Kilometer oder 2 Kilometer sehr viel. Mhm. Es gab ja mal den Vorschlag, dass es ein generelles Überholverbot für LKWs geben sollte. Was denkst du dazu? Ja. Also wenn ich ehrlich wäre, sag mal rein menschlich, ja. Mhm. Würde euch doch auch ein bisschen entspannen. Entspannen, ja, wenn man wir dürfen aber wieder kein Zeitdruck haben. Ja, klar, das ist natürlich das allergrößte Übel. Ich verstehe. Richtig, ganz genau. Ich sage, wenn der Zeitdruck nicht wäre, sag mal, wenn die Firmen etwas mehr Zeitspanne einbauen würden, wenn es halt nur 10 Minuten oder 5 Stunden ist, also für uns sehr viel. Ich verstehe. Berti. So, ich wollte wirklich nur mal Stau zu kommen oder sonst was, dann stehen wir da. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass du allzeit ohne Unfall unterwegs sein wirst. Das wünsche ich dir. Wünsche dir auch, dass du. Ja. Wo musst du heute noch hin? Richtung Aachen. Wie viele Kilometer sind das noch von da, wo du jetzt bist? Ich habe noch 1 Stunde vor mir. Ah ja, okay, das geht ja. Und dann hast du Feierabend. Dann habe ich Feierabend. Das ist ja gut. Da wünsche ich dir eine gute Ankunft in Aachen und einen schönen Feierabend. Ja, und appellieren wir mal an. Uns hören ja so sehr viele Lkw-Fahrer, appellieren wir einfach auch an das Verantwortungsbewusstsein der Jungs, dass sie währenddessen nicht Fernsehen gucken oder Laptop machen oder weiß ich was. Ja, die müssen normalerweise direkt die Karre kriegen, direkt für wahrscheinlich. Alles Gute, lieber Berti, danke für deinen Anruf. Ja, ich wünsche dir auch, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und nächste Woche, da haben wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder Themennacht. Und ich möchte euch jetzt schon mal das Thema sagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch sehr gerne per Mail zu diesem Thema schon anmelden. Das Thema heißt, diesen Geruch werde ich nie vergessen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine extreme Geruchserfahrung gemacht haben. Also bedingt durch Krankheit, Tod, Feuer, Parfüm, Verwesung oder vielleicht auch Sex. Oder verbindet ihr mit extremen Ereignissen oder mit einem extremen Ereignis einen besonderen Geruch? Das ist das Thema nächste Woche. Diesen Geruch werde ich nie vergessen und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt und uns da eine Geschichte erzählen möchtet, dann meldet euch schon per Mail an domian@wdr.de. 1.24 Uhr und 24 Sekunden haben wir und hier ist die Josephine. Und die ist 16. Hallo. Guten Morgen. Hallo Josephine. Hallo. Sagt Domian. Ja. Sagt man Josephine oder einfach Josephine? Josephine, Englisch ausgesprochen. Josephine. Schick. Ja. Schick klingt das. Gefällt Dankeschön. Gefällt er dir auch? Ja, ich mag meinen Namen. Das ist nicht so häufig. Das stimmt. Josephine, um was geht's? Also bei mir ist es so, ich war von Februar bis Ende April in der Psychiatrie. Und meine Mutter war zur selben Zeit auch in der Psychiatrie, weil ich... Ich habe nicht verstanden. Du warst von Februar bis... April, Ende April in der Psychiatrie. In der Psychiatrie, ah, ja. Warum? Kinder- und Jugendpsychiatrie. Suizidgedanken, Depression. Mhm. Und meine Mutter war zur selben Zeit auch in der Psychiatrie. Man muss halt wissen, bei uns ist die ganze Familie, hat Depressionen und irgendwie gibt es bei uns keinen, der noch keinen Suizidversuch hinter sich hat. Und während ich dort war, erzähl erst mal weiter. Während ich dort war, wurde dann halt irgendwie die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt im neuen Schuljahr in ein betreutes Wohnen komme. Mhm. Und ich habe mich jetzt eigentlich auch die ganzen Monate des Wartens eigentlich darauf gefreut gehabt. Mhm. Aber es war für mich eigentlich eher so eine Kopfentscheidung, weil ich gewusst habe, es hilft mir, wenn ich von diesem Umfeld weg bin, wenn ich mich mehr auf meine eigenen Gefühle konzentrieren kann. Mhm. Jetzt, wo es in 1,5 Wochen geht, und jetzt merke ich halt, ich will eigentlich gar nicht weg. Ich hänge an meiner Familie. Achso, das steht jetzt kurz bevor, dass du in dieses betreute Wohnen gehst. Wie weit ist das denn entfernt von deiner Familie? 197 Kilometer. Oh, das ist natürlich weit. Mhm. Ja. Und die Familie ist, wie groß, deine Familie? Meine Familie, also derzeit wohne ich nur bei meiner Mutter. Meine Mutter ist alleinerziehend. Die Familie an sich ist ziemlich groß, aber auch halt verstreut. Ich habe ziemlich viele Geschwister, 6 Stück. Mhm. Ein paar sind Pflegefamilien in Heim, ein paar wohnen bei meinem Vater und dann habe ich halt noch Großeltern, ganz viele Cousinen und Cousins. Und der Kontakt zu den anderen ist schon, wie ist der Kontakt zu den anderen Familienmitgliedern so? Zu meinen Cousinen und Cousins, zu meinen Großeltern und Tanten recht gut, zu meinen anderen Geschwistern und zu meinem Vater gar nicht. Ja. Wie geht es denn deiner Mutter? Du sagst, sie war auch in einer Psychiatrie während der Zeit. Wie geht es ihr denn? Genau, wir waren zusammen im Bett. Meine Mutter ist selber mit 16 schon zu Hause ausgezogen und sie hat schon ein gewisses Grundverständnis, aber auf der anderen Seite kommt sie damit auch gar nicht klar, obwohl sie es möchte. Sie weint sehr viel und in den letzten 4-5 Wochen ist es halt auch so, dass sie immer rumschreit über ihre Kleinigkeit und eben sagt, ja, geh, verschwinde, bist sowieso bald weg. Also ich weiß eigentlich, dass sie es nicht so meint, aber es tut natürlich trotzdem weh. Natürlich, und natürlich. Ich merke auch. Du hast gerade gesagt, es gibt in unserer Familie eigentlich niemanden, der nicht schon versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Also, ja. Ist es denn bei dir auch so, dass du schon richtig... Nee, ich hab's noch nicht. Ich hatte die Gedanken und dann habe ich Anfang des Jahres selber gesagt, ich möchte in eine Psychiatrie, weil... Achso, du bist auf eigenen Wunsch in die Psychiatrie gegangen, weil du nicht mehr Herr über dich selbst wurdest quasi. Mhm, genau. Und Angst hattest, dass du vielleicht auf abwegige Gedanken kommst. Genau, weil ich das bei meiner Familie ja schon zu Genüge gesehen habe, wollte ich einfach vorbeugen. Wie geht es denn deiner Mutter mit ihrer Psyche, mit ihrer Depression? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was passiert. Sie hat sehr lange Phasen gehabt, wo es ihr gut ging. Mhm. Jetzt hat sie wieder gerade eine ihrer größten Tiefphasen, wahrscheinlich wegen mir, gehe ich mal davon aus. Also es schwankt sehr. Das heißt, du bist ständig konfrontiert mit dieser Welt der Depression. Einmal durch deine Mutter und letztendlich irgendwie auch, was in dir passiert und was mit dir los ist. Ja. Mhm. Was hast du für einen Ausgleich? Eigentlich gar keinen. Also ich bin seit der 2. Klasse, ich bin jetzt in der 10., durchgehend Außenseiter und wurde auch gemobbt. Also Freunde habe ich keine, da habe ich keinen Ausgleich, Hobby habe ich auch keins. Für meine Mutter ist Frührentnerin, eben wegen ihrer Psyche. Und mein Vater zahlt keinen Unterhalt, ich habe Hartz IV, ich kann mir auch keinen Verein leisten. Also das heißt, du bist ganz, verbringe eigentlich ganz die meiste Zeit mit mir selbst. Mit dir und in der Wohnung deiner Mutter? Genau. Du bist jetzt 16 Jahre alt, lebst in Hartz IV. Also ich bekomme Hartz IV, ja. Nicht zur Schule. Wenn du jetzt so zurückdenkst, seit wie vielen Jahren plagt dich diese Erkrankung, die Depression? Mich selber oder die meiner Mutter? Dich selber, dich. Wann fing es an? In welchem Alter? Ungefähr? So ganz konkret, also oft so mit 12, 13, aber die Belastung durch meine Mutter war natürlich auch schon davor immer da, dass es mir da nicht gut ging. Kannst du uns mal beschreiben, wie es dann in dir aussieht, wenn du in so einem Depressionsschub bist? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Je nachdem, manchmal bin ich sehr aggressiv, dass ich sage, mit der Depression kommt bei mir auch die Aggression. Und dass ich dann Aggressionen auf alles Mögliche und jeden habe, ohne irgendwelchen Zusammenhang. Und wie lebst du diese Aggressionen dann aus? Gar nicht. Also ich bin sehr kontrolliert. Denn ich kann mich dann kontrollieren. Ich habe nur dann dieses Gefühl der Aggression oder eben, dass ich ein ganz arges Bedürfnis habe, mir selbst jetzt schon zum Beispiel ritzen. Also das mache ich nicht. Das habe ich ausprobiert und ich habe halt gemerkt, das ist nichts. Und Was ist, was noch, also diese Aggression spürst du dann? Was spürst du noch? Das ist unheimlich schwer zu beschreiben. Es ist natürlich auch ganz viel Verzweiflung. Mhm. Und es ist einfach... Tiefe Traurigkeit? Ja, klar. Mhm. Man ist einfach ein Stück weit ausgebrannt. Mhm. Und man weiß nicht, was man tun soll. Und dann hat man auch immer ganz viele Gedanken. Das hört sich jetzt klischee-mäßig an, aber es ist so, und man ist nichts wert. Man, man schafft es nicht. Mhm. Man kann nicht mehr, das ganze Leben war schlecht, wieso soll es jetzt besser werden? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein Gefühl der Sinnlosigkeit hat, ist ja sowieso alles sinnlos. Ja, genau. Mhm. Weinst du dann auch in diesen Phasen? Also, manchmal weine ich sehr viel, auch über mehrere Stunden hinweg. Manchmal gar nicht. Also manchmal ist es nur so, dass ich irgendwo da sitze, draußen oder aus einem Zimmerfenster guck und eben nur irgendwo hinstarr. Wenn du diese Phasen hast, wie geht deine Mutter dann mit dir um? Meine Mutter versucht halt schon immer mit mir zu reden. Mhm. Aber ich weiß eben auch, dass sie das auch belasten würde. Und also sie versucht für mich da zu sein, aber ich kann nicht mit ihr reden. Einfach weil ich weiß, dass... Weil? Weil ich einfach weiß, dass sie damit nicht umgehen kann. Also ich habe mal probiert und dann habe ich eben auch angemerkt, dass es ihr dann wieder schlechter ging. Mhm. Ja, weil sie ja in gleicher Weise empfindet und sie selbst ja auch Opfer dieser Erkrankung ist und entsprechend natürlich dann auch nicht helfen kann, weil sie sich selbst ja auch nicht helfen kann. Ja. Hast du einen Freund? Nee, ich bin lesbisch. Ach, du bist lesbisch. Hattest du mal eine Freundin oder hast du eine Freundin? Ich hatte mal eine über 3 Monate, aber... Aber das war nichts Ernstes, glaube ich. Mhm. Kann das sein, dass das auch mit der Depression zusammenhängt, dass du dich da nicht so auf andere Leute... Also, die Freundin hatte ich damals auch immer Psychiatrie kennengelernt. Also das ist jetzt Anfang des Jahres auch nicht das erste Mal. Mhm. Also das war... Das damals war es eher so, dass sie war Türkin und dass sie dann einfach aufgrund ihres Glaubens damit ein Problem hatte und. Ach so, okay. Mhm. So, Josephine, jetzt stehst du vor dem Problem. Die Idee war, du gehst ganz so anders hin, löst dich aus diesem Kreis, in dem du bisher gelebt hast, raus, in ein betreutes Wohnen, kommst mit anderen Menschen zusammen. Was sollte dort eigentlich weiter passieren? Du wohnst dann da und was sollst du da tun? Also, das ist, keine normale Einrichtung, sondern eine therapeutische. Ich werde halt dann ganz normal zur Schule gegangen, hätte Gruppentherapie, Reittherapie. Mhm. Das heißt, du hast keinen Schulabschluss? Ich bin zurzeit noch auf dem Gymnasium, also ich habe noch keinen Schulabschluss. Ja, das heißt, den könntest du dann danach nachmachen oder du könntest da einen Schulabschluss machen in dieser Einrichtung. Mhm. Und ich kann es nochmal weitermachen. Mhm. Josephine, nachdem du mir das alles so erzählt hast, sagt alles in mir, mach es, mach es, mach es, mach es. Ich glaube, ich verstehe dich gut, dass du jetzt Angst hast. Das ist ja auch ein großer Schritt, den du jetzt unternimmst. Aber ich glaube, in diesem Schritt liegt eine große Chance für dein Leben. Nämlich einen Neuanfang zu machen, mit anderen Menschen zusammenzukommen, vielleicht dann eine gute therapeutische Hilfe zu kriegen, auch den Abstand zu deiner Mutter, der, glaube ich, wichtig ist, weil deine Mutter auch so erkrankt ist. Vielleicht zieht ihr euch jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt gegenseitig auch runter. Ich finde das eine hoffnungsvolle Perspektive, wenn du da hingehen würdest. Das weiß ich, das sagt mir mein Kopf auch, aber es ist halt jetzt 1,5 Wochen, bevor ich gehe, bildlich ausgedrückt, blutet mein Herz. Weißt du, wenn ich vor etwas große Angst habe, aber wovon ich eigentlich überzeugt bin, das musst du machen, dann lasse ich das Herz bluten, das soll auch so sein. Aber wenn es dann an den entscheidenden Punkt kommt, zu handeln, ignoriere ich das Herz. Und dann lasse ich meinen Verstand walten. Und dann tue ich das, wenn das auch noch so zunächst so weh tut. Ich glaube, das solltest du in diesem Falle auch tun. Dass das traurig ist, dass dein Herz blutet, dass du Angst hast, ist alles menschlich. Aber alle vernünftigen Gründe, glaube ich, sagen, ja, mach es. Wenn es überhaupt nicht funktioniert, kannst du zurückgehen. Du bist ja nicht eingesperrt da. Das ist doch eigentlich der Strohhalm für dich oder etwas Tröstliches, dass du sagen kannst, ich kann ja zurückgehen, wenn es mir nicht gefällt. Nee, ich kann nicht zurückgehen, weil wenn ich ausziehe, sucht nicht meine Mutter, sondern nicht eine kleinere Wohnung und mein Zimmer ist weg und meine Sachen sind weg. Und ach so. Ja. Also ist das schon endgültig? Ja, es wäre einfach wirklich was Endgültiges und das mit dem mein Herz zu ignorieren, das ist halt so, wenn eine Depression hat, versucht man immer jahrelang irgendwie sich zu kontrollieren oder so. Mhm. Und das war bei mir auch ein Grund, weshalb das dann bei mir so schlimm geworden ist, auch Anfang des Jahres eben, weil ich da nicht so drauf geachtet habe. Vielleicht ist sogar dieser radikale Schritt noch besser, ohne dass man noch ein Türchen hat, wieder zurückzugehen. Gibt es denn niemanden, der dich jetzt in dieser Zeit, gerade im Moment, wo es dir so schlecht geht, unterstützt, bis du dann weggehst? Nein. Nein. Nein. Ich finde, du musst weggehen, Josephine. Ich sehe, was hast du als Alternative? Die Alternative ist, du bleibst bei deiner Mutter. Es wird immer wieder so weitergehen wie bisher. Es gibt auf und ab. Vielleicht passieren sogar noch dramatischere Dinge, es wird dir noch schlechter gehen. Und das andere ist voller neuer Chancen. Greif zu diesen Chancen. Das ist dein Leben. Mhm. Ich bin so sicher, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du den Sprung gewagt hast, dass du denkst, mein Gott, wie gut, dass ich das gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn jetzt alles schon eingefädelt ist und du hast den Platz und alles ist vorbereitet, lass es nicht an dir vorbeigehen. Nimm es, mach es. Okay. Ich weiß, wie schwer es ist. Josephine, ich habe im Hintergrund hier eine sehr nette Psychologin, die Magdalena. Ich möchte, dass du mit ihr auch noch mal ein paar Worte sprichst. Vielleicht kann sie dir auch noch ein paar fachmännische Tipps geben, wie du jetzt die nächste Zeit gut über die Runden kriegst und die Angst auch ein bisschen in den Griff bekommst, bevor du es dann vielleicht tust. Ja? Okay. Ja, okay, danke schön. So, dann wirst du angerufen, du legst auf und du wirst von Magdalena angerufen. Und ich drücke dir wirklich die Daumen und wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Und Mut wünsche ich dir, das ist wichtig. Ja, den kann ich gebrauchen. Ja, Mut ist ganz wichtig im Leben. Alles Liebe, Josephine. Okay, tschüss. Danke schön. Ciao. Tschüss. Thorsten, 26. Hallo, Thorsten. Hallo, Domian. Hallo, Thorsten. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Ach Gott, warum? Ja, wir hatten schon mal die Ehre. Wir haben damals vor knapp über drei Jahren schon über einen verstorbenen Vater geredet. Mhm. Und seitdem hat sich das alles extrem verschlechtert. Sag mal, warum du in der Familie so ausgestoßen bist oder das schwarze Schaf eben bist. Der Familiensinn ist extrem stark bei uns in der Familie, ganz extrem. Also finde ich langsam echt komisch bei uns. Meine eigene Tante hat einen Fehler gemacht. Sie hat die Versicherung von meinem Vater, meine Lebensversicherung, die an mich ging, von meinem verstorbenen Vater, abgezogen. Hm. Wie abgezogen? Was heißt abgezogen? Unterschlagen oder was? Unterschlagen, einfach so. Ich arbeite im Schichtdienst, ich bin in der Großbäckerei. Arbeite dort als Bäckermeister und. Also, der Vater. Wir klären nochmal. Der Vater ist gestorben vor 3 Jahren. Ja, vor über 3 Jahren schon. Der Vater hatte eine Lebensversicherung. Mehrere. Also, eine habe ich schon ausgezahlt gekriegt. Ja. Und die zweite sollte auch noch ausgezahlt werden. Zum anderen Zeitpunkt. Mhm. Und über die reden wir jetzt. Über den Fall reden wir auch. Über den Teil. Diese zweite, wie über welchen Betrag sprechen wir da? 100.000 Euro. 100.000 Euro? Ja. So, und diese Lebensversicherung steht dir als Sohn zu. Die sollte dir ausgezahlt werden. Genau. Lebt denn deine Mutter noch? Meine Mutter lebt noch. Und warum bekommt die nicht das Geld? Sie hat auch gut Geld gekriegt. Ach so. Meine Schwester hat gut Geld gekriegt. Also mit alles drum und dran, mit den Lebensversicherungen, die mein Vater abgeschlossen hat. Mutter 300.000, knapp 200.000, meine Schwester 200.000. Wow, das ist natürlich fettes Geld. So, jetzt stehen noch 100.000 aus und diese 100.000 hat... Die habe ich auch gekriegt, aber der Fall war, dass sie die Versicherung unterschlagen hat. Ich habe das aber nicht gewusst. Die Versicherung hat das, Moment, die Versicherung hat das unterschlagen oder was? Also sie hat das unterschlagen, meine eigene Tante, wo mein Vater, wo mein verstorbener Vater, die Schwester. Ja, verstehe ich. Aber wie ist das möglich? Wieso hat sie überhaupt Zugriff zu diesem Geld, was dir zusteht? Ich das mitgekriegt habe, weil bei meiner ersten Versicherung wurde ein Schreiben zugewiesen, da stand drauf, dass ich den Namen eintragen sollte, wo wer das Geld kriegt, auf welchen Namen das, welchen Konto das gehen sollte und die Unterschrift. Von der Solltest du draufschreiben? Sowas sollte zugeschickt werden. So, das wusste ich ja schon. Aber dass er irgendwann kommen würde. Aber es kam nichts und da habe ich auch nichts bei gedacht, die Versicherung läuft weiter. Wäre eigentlich gut für mich, mehr Geld. Eigentlich. Okay, aber noch... Was hat denn die Tante jetzt konkret gemacht? Die hat einfach das Geld unterschlagen. Ja gut, das weiß ich mittlerweile schon. Sie hat meine Unterschrift gefälscht, hat ihre drunter gesetzt, hat ihre Kontodaten angegeben und hat das Geld einfach auf ihr Konto überwiesen. Das heißt, deine Tante hat einen Brief, der an dich gesendet wurde, geöffnet? Ja. Und in diesem Brief hat die Versicherung dich angeschrieben, mit der Bitte einzutragen, wohin das Geld geschickt werden soll? Ja. Diesen Brief hat sie geöffnet und quasi hat in deinem Namen da etwas ausgefüllt und hat ihre Daten eingetragen? Genau. Aha. Und das habe ich nicht gewusst, sehr lange nicht, aber 5 Monate später ruft mich die Versicherung an. Mhm. Für den Zeitpunkt wohnte zum Zeitpunkt zu Hause, bei einem Familienbetrieb, wo mein Vater und ich, wo ich früher wohnte, bin dann, da war ich schon zurückgezogen, meine Wohnung wieder und da habe ich dann plötzlich einen Anruf gekriegt von der Versicherung, wurde gefragt, ob ich die Versicherung irgendwie weiterführen will auf meinen Namen und neu eröffnen möchte. Mhm. Aber wir müssen das gut erklären, sonst versteht man das nicht. War das Geld da schon ausgezahlt an deine Tante? War schon ausgezahlt. Aber das ist ja ein hochkrimineller Akt, was sie da gemacht hat. Sie hat ja Urkundenfälschung begangen. Du kannst zur Polizei mit der Sache gehen. Die Versicherung hat automatisch schon Anzeige erstattet. Ach so, ja. Und du hast wahrscheinlich dann deine Tante angesprochen darauf. Wie hat sie reagiert? Sie meinte natürlich, ihr stände das Geld zu, ich hätte ja genug und ich hätte ja so einen guten Job und würde so viel Geld verdienen, ich wäre auf das Geld nicht angewiesen. Okay, aber wie steht sie denn zu der Urkundenfälschung und dass sie deinen Brief aufgemacht hat? Sie hat doch versucht, alles zu kontrollieren in meinem Leben. Also auch schon damals, Lehrzeit und früher schon. Aber nochmal gefragt, wo wohnst du? Wohnst du bei deiner Mutter noch? Nein, ich wohne in einem Doppelhaushälfte, in einer Doppelhaushälfte schon, die angemietet ist. Ja, und warum kommt deine Tante an deine Post? Ja, zu dem Zeitpunkt wohnte ich ja noch im Familienhaus. Und meine Tante kam regelmäßig zu uns Besuch und hatte zu dem Zeitpunkt Urlaub. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich hochkriminell, was die da gemacht hat. Ja, 3 Monate später kam zur Verhandlung, 1 Jahr auf Bewährung gekriegt. Ah. Hat sie das Geld mittlerweile dir ausgezahlt wieder? Gab Probleme, also sie hat 4 Wochen gekriegt, das zu zahlen, hat mich gezahlt, hab mich ans Gericht nochmal gewendet dafür und hab gesagt, Zahlung ist nicht erfolgt, Gerichtsvollzieher haben sie dann eingeschaltet, dafür extra. Wie viel Verlust hast du? Oder hast du alles jetzt mittlerweile in der Hand? Ich hab's ganz wiedergekriegt. Also was ich erfahren habe, sie hat 30.000 Euro dafür ausgegeben für ein Auto. Sie hat dann noch so insgesamt, was sie ausgegeben hat, waren locker 70.000 Euro davon. Und ja, wie kannst du jetzt 100.000 haben? Wo kommt das Geld her? Sie musste extra einen Bausparvertrag, den sie noch abgeschlossen hat, auflösen und dass das Geld zusammenkam. Du lieber Himmel. Aber wieso bist du dann das schwarze Schaf und nicht deine Tante in der Familie? Meine Oma, die Mutter davon, hält natürlich zu ihr, so wie Pech und Schwefel. Nachdem was passiert ist? Immer noch, ja. Nachdem es ein Gerichtsverfahren gab, hält die Oma immer noch zu ihr? Ja. Das ist ja unglaublich. Und was sagt deine Mutter? Meine Mutter, ich darf nicht mal auf dem Hof. sobald meine Oma merkt, die ist ja immer da und ich fahre auf den Hof, sie hat sogar gesagt, Kopf hier ab, runter. Und deine Mutter macht das so mit? Also meine Mutter macht das nicht mit. Ich würde ja gerne meine Mutter aufnehmen bei mir. Ja. Nur das Problem ist, ich hab meine Verlobte schon da. Meine Schwester hat nicht ausgehalten nach der Gerichtsverhandlung, weil sie hat auch voll abgekriegt und ihr Freund. Ja gut, aber wie steht denn deine Mutter zu dieser ganzen Geschichte? Also sie ist natürlich ganz extrem dagegen gewesen. Sie war total sauer. Sie redet mit ihr gar nicht. Wie, wogegen war deine Mutter? Also gegen die ganze Aktion, was sie gemacht hat da. Sie ist ja total sauer gewesen, hat auch schon gesagt, dass es nicht so geht. Also deine Mutter ist auf deiner Seite. Also meine Mutter ist auf meiner Seite, mein Opa ist wohl auf meiner Seite, okay. Aber Familie kann ich in die Tonne kloppen. Ja. Das werden wir jetzt hier nicht schaffen, auseinander zu bröseln, warum die Familie so zerstritten ist. Nein, aber das Problem ist ganz einfach, ich würde gerne den Kontakt halten. Mit der Mutter? Allein auch schon zu meiner Oma wieder aufbauen, dass ich sagen kann, ich habe da keine Schuld daran. Ja gut, aber wenn die Oma dich vom Hof jagt, was willst du dann machen? Na klar, das kann ich auch nicht gegen machen. Nee, also. Das Schlimme ist, ich würde ja gerne mit meiner verehrten Tante mal reden. Hm. Leider ist es nicht möglich, sie sitzt im Gefängnis für 2 Jahre jetzt. Hast du nicht gerade gesagt, das war eine auf Bewährung, hat sie eine Strafe bekommen? Ja, sie hat Bewährung gekriegt, aber sie sitzt jetzt fest drin. Warum? Wegen einer Aktion, als Aktion, was bei mir passiert ist. Okay, eine sehr komplizierte Geschichte. Wieso willst du mit der überhaupt nochmal reden? Die wäre für mich aber für alle Zeiten... Ja klar, sie ist für mich gestorben, aber ich würde gerne eine letzte Aussprache haben, hier sagen zu können, pass auf, ich würde gerne eins zu dir sagen, deine Aktion fand ich scheiße, das kam ja nicht mal dazu. Ja gut, ich wollte einmal mal die Meinung sagen, dazu und sagen, okay, und dann, fragen, was das sollte. Ja. Ich wollte wissen, was das sollte. Ich bin einfach mal neugierig, warum die es gemacht hat. Ja, okay. Thorsten, was wirst du da erfahren? Das ist doch Rederei. Ja, klar, du wirst wissen, was sie soll. Weil sie Geld geil war, das ist es. Sei froh, dass du dein Geld hast. Geh damit sorgsam um. Das ist ja nur sehr viel Geld, was du da bekommen hast. Und versuche auf jeden Fall den Kontakt zu deiner Mutter wiederherzustellen. Die Tante wäre mir relativ egal und die Oma eigentlich auch, wenn die sich so verhält. Die Mutter und das ist, finde ich, ausgesprochen wichtig. Also, dir ist Gerechtigkeit widerfahren, das ist sehr gut. Und ich wünsche dir mit dem Geld, was du hast, wirklich viel Glück und dass es dir gut geht damit. Ja. Lieber Thorsten, alles Gute. Ja. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Das war Thorsten. Der jetzt ein reicher Mann ist. Emilia, 19, guten Morgen. Hallo. Hallo Emilia. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin wieder schwanger geworden. Also ich habe mit meinem Ex ein Kind gekriegt und mit dem war ich jetzt vor einem Monat nochmal im Bett. Das war eine einmalige Sache und jetzt bin ich wieder schwanger und mein aktueller Freund weiß davon natürlich nicht. Du hast schon ein Kind. Wie alt ist das Kind? Ja. Ein Jahr. Ein Jahr. Also er ist im März letzten Jahr geboren. Mhm. Und dann bist du jetzt mit dem Ex nochmal in die Kiste gegangen? Wie bitte? Ich sag, dann bist du mit deinem Ex nochmal in die Kiste gegangen? Vor ungefähr einem Monat. Hast du im Leben noch nie was von Verhütung gehört? Doch, ich nehme auch die Pille, also. Aber ich hab dann irgendwie, war krank und dann hat es wahrscheinlich nicht gepasst. Ich habe Antibiotikum genommen. Ja, ja. Das und sind das habe so ich nicht bedacht. Ja, ja. Wieso bist du überhaupt mit dem Ex nochmal in die Kiste gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten und dann war ich bei ihm, habe seinen Sohn wieder abgeholt, als er bei ihm war. Und dann keine Ahnung, dann hat er mich geküsst und dann ist es halt passiert irgendwie. Jetzt bist du in der wievielten Woche? In der siebten. In der siebten. Hm. Wer weiß denn davon? Bis jetzt nur eine Freundin aus dem Internet und die kenne ich halt nicht persönlich und sonst noch keine. Wie geht's dir im Moment? Beschissen. Das glaube ich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich möchte eigentlich nicht abtreiben, weil für mich das Leben einfach auch schon im Mutterleib beginnt. Mhm. Aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich gehe auch noch zur Schule. Mhm. Also ich habe das so hinbekommen, aber... Du gehst zur Schule und wie läuft das mit deinem... Mit deinem Kind, was jetzt schon da ist, wer kümmert sich, wenn du in der Schule bist? Ich habe einen Kita-Platz bekommen und wenn nicht, kümmert sich meine Mutter. Ah ja, aber du hast auch eine eigene Wohnung. Nee, ich wohne bei meiner Mutter. Ach, du wohnst bei der Mutter noch. Ja. So, und jetzt nochmal zu dem neuen Freund. Du hast ja jetzt einen Freund. Ja. Wie geht der Freund damit um, dass du schon ein Kind hast? Also, das ist überhaupt kein Problem. Er liebt ihn, also er liebt meinen Sohn Moritz quasi wie ein eigenes Kind. Mhm. Er ist wie ein Vater für ihn und er hat mich auch als Mutter schon kennengelernt. Also. Mhm. Mit dem bist du ja jetzt dann auch noch nicht so lange zusammen? Doch, ein Jahr. Naja, gut, ein Jahr. Ja, genau. Genau, ja, seit der Trennung dann von dem. Ja, wir hatten jetzt Anfang des Jahres unseren Anfang des Monats unseren Jahrestag. Mhm. Was meinst du denn, wie er darauf reagiert, wenn er erfährt, dass du von dem Ex schwanger bist? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass Treue für ihn sehr wichtig ist. Mhm. Aber ist Treue für dich auch wichtig? Ja, sehr. Deswegen verstehe ich mich auch selbst nicht. Also du bereust sehr, was passiert ist. Bitte? Ich sag, du bereust. Ja, ich bereue es, ja. Ja. Mhm. Das sollte einfach nicht passieren. Liebst du deinen Freund sehr? Ja. Also Liebe ist zwar eine Sache, die muss ich kontinuierlich aufbauen und man liebt mich schon nach 2 Wochen, aber ja, ich liebe ihn und oh Gott. Wie alt ist dein Freund? 21. 21. Oh Mann. Das ist ein schwieriges Problem. Ja. Das ist ein richtig schwieriges Problem. Ich weiß einfach nicht. Ich habe an Abtreibung gedacht, aber... Naja, du hast natürlich recht. Das Leben ist etwas sehr Wertvolles. Ja. Und wenn man so etwas tut, muss man ja eigentlich auch dazu stehen, was man getan hat. Ja, das dachte ich mir auch bei meinem ersten Kind. Da war ich 17, als ich erfahren habe, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich dieses Kind in die Welt gesetzt habe und dass ich dann auch bekommen sollte. Ja. Du bist ja nun sehr jung Mutter geworden. Wie ist es? Ja. Wie ist es denn, Mutter zu sein? Es ist anstrengend. Also es ist das Anstrengendste und das Schönste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Also beides. Das Anstrengendste und das Schönste, was man sich vorstellen ja. kann. Ja. Mhm. So, das eigentlich, höre ich so daraus, trotz aller Gedankenspiele, die Abtreibung nicht so sehr in Frage kommt. Na, also... Ja, also wenn das Ganze jetzt ohne meinen Sohn jetzt wäre, also wenn ich nicht schon ein Kind hätte, dann würde ich nicht auf keinen Fall abtreiben. Aber ich habe ja nun mal schon ein Kind. Und 2 Kinder durchzubringen, dann kann ich wirklich nicht mehr zur Schule gehen. Und ich wollte mein Abitur auf jeden Fall machen, weil ich nicht irgendwann für meine Mutter, für mein Kind eine schlechte Mutter sein möchte. Ich muss ja auch für ihn sorgen. Natürlich. Emilia, du solltest auf jeden Fall so schnell wie möglich zu einer Beratungsstelle gehen. Das ist der erste Schritt. Der allererste Schritt war jetzt, dass du hier angerufen hast. Ja. Wir geben dir gerne gleich auch noch ein paar Adressen von Beratungsstellen in deiner Umgebung. Das solltest du unbedingt tun, damit du in Ruhe mit entsprechenden Fachleuten darüber sprechen kannst. Mhm. Das Zweite ist, finde ich schon, dass du deinem Freund beichten musst. Egal was passiert. Ich habe einfach Angst, mich von ihm zu trennen. Ja, ich weiß. Dass er sich von mir trennt. Ja, ja, aber das ist jetzt das Spiel. So ist es. Das Risiko musst du was wirst du machen? Wenn du das Kind kriegst, wirst du ihm ja hoffentlich nicht vorgaukeln wollen, dass es von ihm ist. Nein. So, das wäre die eine ganz schlimme Lösung. Wenn du das Kind abtreibst, hoffe ich auch, wäre es auch schlimm, wenn du ihm gar nichts davon sagen würdest. Es würde immer eine Gewissensbelastung für dich sein, mit ihm nicht darüber gesprochen zu haben. Außerdem würde er dir das auch anmerken. Also, was bleibt dir anders übrig, als mit ihm zu sprechen? Muss ich wohl. Ja, du musst es. Ich weiß auch, das würde mir auch unglaublich schwer fallen. Aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe nur so Angst. Mhm. Weil es läuft wunderbar mit uns, wirklich. Aber... Mhm. Also Emilia, die Beratungsstelle, die werden wir dir jetzt gleich in die Hand geben. Okay. Mehr können wir nicht machen und ich kann dir nur sagen und auch an deine Fairness appellieren, dass du es deinem Freund sagst. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Es kann sein, wir müssen das ganz offen aussprechen, dass es vorbei ist danach. Ja, das war vielleicht, klar. Vielleicht, ja, vielleicht, aber ich weiß es nicht, wie stark seine Liebe ist und dass er vielleicht doch dir auch vergibt. Und das würde euch natürlich noch mehr zusammenschweißen. Okay. Ja, ich muss es ihm sagen. Mhm. Ich würde auch nicht mehr so lange warten. Denn der merkt der nicht jetzt schon, dass mit dir irgendetwas los ist? Wir sehen uns morgen wieder. Ah, ja. Er war jetzt zwei Tage nicht da und... Mhm. Ja. Ja. Gut, Emilia, jetzt legst du auf und du wirst von uns zurückgerufen wegen der Beratungsstellen und ja, und da musst du den Weg musst du gehen. Ja. Und ich wünsche alles Gute und ich wünsche auch die richtige Entscheidung, was nun mit der Schwangerschaft passiert. Die richtige Entscheidung Dankeschön. Für dich wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute, alles Liebe, Emilia. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Christoph. Christoph ist 20. Hallo Christoph. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Christoph, um was geht's? Ja, also erstmal muss ich dir echt sagen, also ich finde das klasse, wie du das da in der Sendung machst. Ich bin echt beeindruckt, weil ich finde, da sind echt manche Leute ganz schön krass drauf irgendwie und ich könnte das nicht an deiner Stelle. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, dann, ja, also ich mag einfach mal so ein bisschen von mir erzählen. Mhm. Ja, wie gesagt, du hast ja eh schon erwähnt, ich bin 20 Jahre alt. Mhm. Und fange jetzt mein Studium an in Düsseldorf. Als was? In Architektur. Ja, sehr gut. Außerdem, das hat mich gerade, Mensch, du hättest auf die Idee kommen müssen, was sie macht. Das war definitiv ein kreativer Job, weil die ist mit dem Lederoutfit, du weißt schon. Ja, ich weiß ja, die erste Schirin. Sicher, ja. Architektur, stimmt. Viel Fantasie, Mann. Fantasie, sie will einen anderen Sex-Hobby haben, das hat doch mit Fantasie zu tun. Sie muss irgendwas mit Kunst machen. Ja, du hast recht. Ja. Architektur ja, hätte auch sein können, ja. ja, jedenfalls, also es geht darum, ich war jetzt am 7.9. Bei TV Total als Gast. Ah, habe ich nicht gesehen. Ich habe da vor 300 Leuten gesungen. Oh. Und das war ganz spontan, ich war im Publikum, ja. Habe vorher bei der Abendkasse schon gesagt, ich mag gern bei Stefan Rapid singen. Ja. Und dann kam gleich die Security angelaufen und meinte so, nee, das kannst du nicht machen, du. Und dann sag ich so, ja, in Ordnung, mach ich natürlich nicht, okay, aber dann gib bitte das hier den Stefan Raab. Dann habe ich ihm ein Burger King Spielzeug noch mitgeschenkt und so eine Brausepackung von irgendeinem Scheiß, weißt du, Süßigkeit. Wir können es jetzt nicht so ausführlich erzählen, okay, aber ich finde es ganz interessant. Du hast in der Sendung, in der Live-Sendung, also in der Sendung, in der Live-Aufzeichnung. Nein, es war im Warm-up, also es wurde leider nicht gesendet. Ach so. Wahrscheinlich wollte Stefan Raab das einfach nicht, dass das an die Öffentlichkeit sofort kommt. Was hast du denn gesungen? Ich habe Taken by a Stranger gesungen als Provokation, sozusagen, ich bin besser als die Lena, probieren wir es mal. Ja, also jetzt bin ich sehr neugierig geworden, ich würde es gern hören. Sing mal hier für uns auch. Ja, die Sache ist, ich bin jetzt in meiner Wohnung hier, beziehungsweise bei meiner Ma. Ich muss extra in den Keller gehen, damit die mich nicht hören, weil die pennen natürlich schon. Ja, ne? Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr, Mensch. Was? Du müsstest jetzt in den Keller gehen, um singen zu können. Ja. Aber dann leg mal los, weil die Sendung ist gleich vorbei. In Ordnung. Lass die Türen. Ich hoffe nicht, das sind viele Stockwerke, die du runtergehen musst. Nein, nur zwei, aber ich hoffe, dass der Empfang bleibt. Ja, das hoffe ich auch. Wir haben 1:58 und 52 Sekunden, also eine gute Minute haben wir noch. Spannend. Ja, okay, ich fang an mit dem Song gleich, ja? Ja, also ich sag euch schon mal, in der Technik bei uns war Julia Jochum, oder ist und immer. Und nimmt den Scheiß Ja auf, ja? Bitte? Nimmt den Scheiß Ja auf. Ja, klar. Okay, ja. Ich fange jetzt an. Ja, bitte, los. Ja. Birds flying high, you know how we feel. Down in the sky, you know how we feel. Breeze drifting on by, you know how we feel. Yet the new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ja? Ich würde gerne mal in so einer Jury sitzen, falls es euch interessiert. Also, das war Christoph. Wir lassen ihn noch singen. Ich verabschiede mich von euch schon mal. Wünsche euch ein super schönes Wochenende. Bis Montag.